halt eben diese Veranstaltungsreihe Kapitalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs, und das ist jetzt schon die zweite Veranstaltung. Wir hatten letzten Donnerstag Georg Fülbert im Kaffeetisch und haben eine kleine Einführung bekommen in die Krisen des Kapitalismus und die daraus entstehenden Phasen, auf die wir uns auch in dieser Veranstaltung beziehen werden. Insbesondere würden wir den Kapitalismus in drei verschiedene Phasen einteilen, nämlich den vorindustriellen Kapitalismus bis zur Weltwirtschaftskrise 1929, dann den fordistischen wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus bis 1975 und den postfordistischen neoliberalen Kapitalismus seit 1975. Das sind natürlich nur so sehr grobe Phasen, und trotzdem ist es uns wichtig, irgendwie darauf nochmal Bezug zu nehmen. Für uns außerdem wichtig ist, dass wir Überwachung nicht nur als technische Überwachung im Sinne von Videoüberwachung verstehen, sondern eben halt gucken wollen, wie in verschiedenen Phasen des Kapitalismus sich auch die Überwachungstechniken und Disziplinierungen geändert haben. Das ist so ein bisschen der Kern dieser ganzen Reihe. Und heute wird Gabriele Winker aus Hamburg uns erzählen, wie die soziale Reproduktion in der Krise ist und und ihr Modell vorstellen, der Care Revolution, wie es vielleicht anders werden kann. Zum Ablauf, genau, es wird so aussehen, wir werden jetzt noch einen kurzen Input zu den ersten beiden Phasen frühindustrieller Kapitalismus, Fordismus geben und werden dann Gabriele Winker zu dem heutigen Kapitalismus und den Perspektiven erzählen lassen. Das wird ungefähr eine Stunde dauern, dann machen wir eine Rauchpause. Und dann werden wir noch einen kleinen Input geben, was das alles mit Krise und Überwachung zu tun hat. Und dann gibt es noch jede Menge Zeit zu diskutieren. Und da freuen wir uns schon drauf. Den ersten Input zu frühindustriellen Kapitalismus. Hallo. Ich erzähle jetzt was über die Entstehung der bürgerlichen Kleinfamilie. Dafür sind zwei Entwicklungen entscheidend. Zum einen die Herausbildung des zentralen absolutistischen Territorialstaats und des merkantilistischen Wirtschaftssystems und zum anderen die Industrialisierung. Mit der Industrialisierung und der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung eines neuartigen geld- und marktorientierten Wirtschaftssystems kommt es zur Auslagerung der Produktion aus dem Familienbereich, das heißt zu einer Trennung von Familie und Wirtschaft. Es findet also eine Aufspaltung der bürgerlichen Gesellschaft in öffentliche und private Lebenssphäre statt. Wohn- und Arbeitsstätte werden getrennt, Ausbildung wird eingeführt wie Schule und Alten- und Krankenpflege werden ausgelagert. Das Gesinde, was vielleicht zuvor noch irgendwie im bäuerlichen Hof zusammengewohnt hat, zieht aus, und die innerfamilialen Beziehungen werden privatisiert und emotionalisiert. Verantwortlich für das familiäre Leben und Heim wird die Frau als das schöne Geschlecht. Die neue Rolle der Frau beinhaltet vorwiegend das Dasein für andere und die Selbstlosigkeit als Selbstverwirklichung. Mit der Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte erfolgt eine Polarisierung der Geschlechterrollen. Zur Legitimierung dieser neuen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wird die Theorie von der wesensmäßigen Polarität der Geschlechtercharaktere entwickelt. Also der Mann sitzt in der öffentlichen und in der beruflichen Sphäre, ist der Familienernährer und Besitzer und Verwalter des Vermögens. Die Frau ist nun aus der erwerbsmäßigen Produktion ausgeschlossen und wird auf den familiären Binnen- und Funktionsraum reduziert. Die Stichworte wären hier bürgerliche Häuslichkeit, Intimität, Erziehung der Kinder und Reproduktion. Kurz, es findet die Verhäuslichung der bürgerlichen Frau statt. Die Entdeckung der Mutterliebe gibt der Frau angesichts ihrer neuen objektiven Nutzlosigkeit einen Lebenssinn. Mit der Freistellung der Kinder von der Produktion wird Kindheit zur anerkannten Lebensphase. Das heißt, Kinder gewinnen darüber einen immateriellen Wert und psychischen Nutzen und werden so zur Hauptaufgabe der Frau erklärt. Dieses bürgerliche Familienideal entwickelt sich zum kulturell vorherrschenden Leitbild, also inklusive der romantischen Ehe und der monogamen Ehe. Das also das Ideal. Als dominierender Familientyp entwickelt sich allerdings in der entstehenden Industriegesellschaft vor allem die Arbeiterfamilie, wo die bürgerliche Geschlechterideologie durchaus eine entscheidende Rolle spielt, aber die Verwirklichung des bürgerlichen Hausfrauenmodells unmöglich ist. Die randständige sozioökonomische Situation, die Doppelbelastung der Frau, Kinderarbeit, Wohnverhältnisse, Patriarchalismus und so weiter machen jene bürgerlichen Formen von Privatisierung und Emotionalisierung vorerst unmöglich. Krise und Arbeitslosigkeit sowie die Landreformen führen zu Urbanisierung. Frauen und Mädchen finden da als Dienstmädchen oder Ammen bei bürgerlichen Familien eine Stellung. Da arbeiten sie für geringe Löhne, ohne Feierabend und rund um die Uhr. Die Ehefrauen und Kinder der Arbeiter verdienen in den Fabriken und in Heimarbeit dazu, um die Existenz der Familie überhaupt zu sichern. Die Arbeiterfrauen sind die Ersten, die die Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt erleben und als Heim- und Fabrikarbeiterin in der Textil- oder Tabakindustrie, aber auch in Bergwerken, im Bauhandwerk oder als Lastenträgerin finden sie Arbeit, aber allerdings schlecht bezahlt. Sie verdienen bei gleicher Leistung maximal ein Drittel von dem Lohn, den die Männer bekommen. Sie sind also leicht ersetzbar und haben außer ihrer Arbeitskraft keine Möglichkeit der Existenzsicherung, was sie für konjunkturelle Krisen sowie für Ausnutzung gegenüber äußerst anfällig macht. In der Folge treibt es viele Frauen, die in diesen Großstädten leben, in die Prostitution, die sich im 19. Jahrhundert zu einem Massenphänomen entwickelt, ebenso wie die Armut. Wer sich nicht versorgen kann, kommt in Armutshäuser oder Arbeitshäuser, also Bettler, Prostituierte, Kranke, Handwerker ohne Anstellung, Straffällige oder auch Waisenkinder. Ihr einzig verbindendes Element ist dabei ihr Arbeitspotenzial. Unter dem Leitsatz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, wird die Fabrikdisziplin gesellschaftlich durchgesetzt. Anfang des 19. Jahrhunderts gründen sich im Zuge der Bürgerbewegung erste Frauenvereine. Aus den Organisationen, die sich vor allem der Hilfe für Arme und Kranke verschrieben haben, werden später politische Frauenvereine. Nach dem Scheitern der Deutschen Revolution 1848 landen viele Kämpferinnen im Gefängnis oder flüchten ins Exil. Die während der Revolution gegründeten Frauenvereine werden aufgelöst, politische Aktivitäten von Frauen werden gesetzlich verboten. In den 1850er Jahren erlebt Deutschland einen wirtschaftlichen Aufschwung, von dem allerdings außer den Unternehmern niemand profitiert. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen ändert sich nichts an den miserablen Arbeitsbedingungen. Aber es gründen sich neue Organisationen, auch für Frauen. Bildung, soziales Wirken und Mündigkeit im Staat werden zu den Hauptzielen der Vereinigung. Die Bekämpfung der stark ansteigenden Frauenarmut, die zunehmend auch bürgerliche Frauen trifft, rückt ins Zentrum ihres Wirkens. Die Entwicklung des Sozialstaats und die Einführung der gesetzlichen Sozial- und Krankenversicherungen unter Bismarck sind überwiegend auf die Arbeiterschaft ausgerichtet. Damit sollen einerseits soziale Unruhen und der Sozialismus verhindert, andererseits bereits bestehende freiwillige Sozialversicherungen der Gewerkschaften und der kirchlichen Arbeiterverbände die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden. So, und dann kommt mal wieder eine Wirtschaftskrise, die 29er Wirtschaftskrise, beziehungsweise es läuft nicht immer alles gleichzeitig, aber ungefähr. Neue Formen von Organisation von Arbeit sind nötig. Es gibt standardisierte Massenproduktion, neue Produktionsmethoden wie spezialisierte Maschinen und Fließbandfertigung sowie dann eben die schon erwähnten sozialstaatlichen Garantien, die dann ein Einvernehmen zwischen Arbeitnehmenden und Unternehmen fördern sollen und das Ganze natürlich, um die Produktion zu erhöhen. Zusätzlich ermöglichen Bausparverträge und staatliche Subventionen Eigenheime und sozialen Wohnungsbau, in denen dann die Kleinfamilie ziehen soll. Die Familie wird so zur Keimzelle des Staates. Durch den Familienlohn ermöglicht wurden dann Frauen in weiten Teilen aus dem Arbeitsmarkt gedrängt. Es wird das Ein-Ernährer-Modell propagiert und halt auch praktiziert, dem bürgerlichen Ideal entsprechend der nicht arbeitenden Frau, allerdings ohne Dienstbotinnen. Und das sieht dann so aus, dass der Mann das Geld nach Hause bringt, während die Frau zu Hause die Familie umsorgen und einen Ausgleich für die schlechten Arbeitsbedingungen in den Fabriken schaffen soll. Die Disziplinierung auf Familie soll dann so Unruhen, wilde Streiks minimieren, da der Vater ja bei seiner Familie sein soll, anstatt bei den revoltierenden Arbeitenden, während die Mutter ideologisch gar nicht mehr als handelndes Subjekt ernst genommen wird. Die Erfindung der Einbauküche als quasi industrieller Arbeitsplatz optimiert noch dazu die Isolation als Hausfrau in ihrer Rolle als unbezahlte Reproduktionsarbeiterin, die sich auch noch dankbar zeigen soll, mit elektrischen Haushaltsgeräten beschenkt zu werden. Doch in den 60ern wurde dieses Modell dann durch die Frauenbewegung verstärkt und auch sehr erfolgreich angegriffen. Und mit der Krise des Fordismus in den 70ern verliert das ein Ernährermodell an Bedeutung. Doch da will ich dann Gabriele Winker auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, so sind wir. Hallo alle zusammen, es tut mir leid. Ich habe eine schreckliche Stimme, deswegen geht es auch nur mit Mikro, einfach Erkältung. Ich hoffe, sie hält durch. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell wie sonst. Vielleicht ist das auch ganz gut. Ich freue mich hier zur Krise innerhalb so einer Reihe Kapitalismus. Wie habt ihr gesagt? Am Rande des Nervenzusammenbruchs. Da passt es ja gut dazu. Es ist ein Versuch, feministische Ideen auch in die Krisenanalyse wirklich mit reinzudenken. Und deswegen werde ich da einiges erstmal zu erzählen, wie ich eben heute im Postfordismus die Situation sehe. Jetzt muss ich einen Anschluss kriegen. Der Ansatz, warum wir überhaupt darüber nachdenken, über eine Krise sozialer Reproduktion, sehe ich tatsächlich an dem Punkt, ihr werdet merken, ich bin Arbeitssoziologin. Es geht bei mir ganz viel über Arbeit und damit auch über Ökonomie. Und ich glaube, das hilft aber auch ganz gut, was zu verstehen. Also der Ansatzpunkt ist einfach, wahrscheinlich kennt ihr es, entweder selber oder in der Umgebung, Stress und Überlastung. Und das Ganze mit einer Existenzunsicherheit. Und das Ganze noch dadurch forciert, wenn ich eben Sorgeverpflichtungen nicht nur für mich habe, das ist schon kompliziert genug, Studium, Jobben, sich weiterbilden, sich gesund halten, auch selbst als junger Mensch zueinander zu kriegen. Aber wenn das dann eben noch verbunden ist mit Verantwortung für Kinder oder Verantwortung für Pflegebedürftige, dann gibt es eine deutliche Überlastung, die man ja in diesen, selbst in unseren Medien schon findet, mit Burnout und Stresssyndrome und neue Depressionen etc. Und wir haben in der Debatte immer wieder das Problem, jeder soll sich selber drum kümmern und jeder. Also es boomt ja der ganze Bereich Zeitmanagement, wie bekämpfe ich Burnout, gibt es ja Seminare im Dutzend billiger und ich denke, uns muss drum gehen, in so einer Krisenanalyse zu gucken, was ist denn das Strukturelle dahinter. Und das Strukturelle dahinter, das versteht man nur, wenn man wirklich diese Reproduktionsarbeit als unsichtbare Arbeit in die Sichtbarkeit holt und sie ernst nimmt. Und diese Reproduktionsarbeit, Sorge oder Hausarbeit, wie ihr immer ihr es nennen wollt, Carework, ich meine jetzt hier die nicht entlohnte, die der Lohnarbeit gegenübersteht, die ist eben enorm hoch. Das wissen wir nicht. Ich habe schon vor VWL-Studierenden gesprochen, die haben das Wort nie gehört. Die machen zwar eine Ökonomie, sie ist gesellschaftlich notwendig, diese Arbeit. Wir machen eine Ökonomieausbildung, die haben nie was von Reproduktionsarbeit gehört. Carework, Haus- und Sorgearbeit, das gibt es als Arbeitsbegriff in der offiziellen VWL. Zumindest in Heidelberg war das, ist vielleicht auch ein bisschen konservative Universität. Das sind offizielle Statistiken, die ich hier mitbringe. Das gibt Gott sei Dank alle 10 Jahre. Das ist die zweite, die dritte wird jetzt erwartet. Eine Hausarbeitsuntersuchung vom Statistischen Bundesamt. Und da seht ihr eben, das 1,7-fache der Lohnarbeit oder der Erwerbsarbeit, das 1,7-fache ist diese Haus- und Sorgearbeit, die nicht entlohnte. Da ist nicht die Krankenschwester drin und die Erzieherin, sondern die nicht entlohnte. Und natürlich ist die geschlechterhierarchisch verteilt. Ich glaube, das ist uns klar. Mir geht es eher um die Größenordnung. Und diese Reproduktionsarbeit, die war eben, und das ist der Anschluss, die war halt im fordistischen System in einer sehr kurzen Zeit, auch nicht ab 29 und nicht im Krieg, sondern in der BRD, aber deswegen ist so gut, die BRD sich da anzugucken, weil man dann direkten Vergleichspunkt hat, wie es heute organisiert ist. Da kriegt man raus, warum das in eine Krise zumindest für die Subjekte führt und ich werde am Schluss auch nochmal sagen, auch in eine Krise fürs Kapital. Aber gut, also im fordistischen System, sagen wir mal ab In den 60er Jahren, als die Schäden sozusagen des Zweiten Weltkriegs etwas aufgearbeitet wurden, auch mit der Marshall-Hilfe und Programm, bis zu Mitte der 70er Jahre, ich würde die Einteilung genauso machen wie ihr, da haben wir hier ein wirklich ausgeprägtes Ernährermodell. Und es ist nicht nur, das habt ihr ja auch gesagt, in der Zeit nicht mehr nur ideologisch, sondern in der Tat bis hinein in die Arbeiterklasse hat es so funktioniert, dass zumindest in die Facharbeiterschaft, nicht in die nicht ausgebildeten, da mussten Frauen immer zuverdienen, wie das damals hieß, aber sehr weitgehend hat es funktioniert, weil es diesen Familienlohn gab und weil es eine enorme Absicherung leistungsbezogen, also für die, die viel verdient haben, natürlich deutlich mehr als für jene, die wenig verdient haben. Aber durch dieses soziale Sicherungssystem waren eben auch diese Notlagen abgesichert. Also wenn dieser Familienernährer starb oder krank wurde, diese Regelungen, die waren da noch einigermaßen vorhanden. Aber darüber, dass es halt von Anfang an eine Hierarchisierung war, weil das eine Arbeit war Lohnarbeit, die war wichtig, die hat diesen Kapitalismus angeblich am Leben erhalten. Die andere Arbeit war gesellschaftlich genauso notwendig. Sie war aber unsichtbar, wurde von Frauen gemacht. Es kam zu dieser geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung und da sehe ich auch den Beginn der zweiten Frauenbewegung in dem Bereich. Was ich vielleicht anders sehe, auch als ja, damals jung Teilnehmerin der zweiten Frauenbewegung, es gab enorme Erfolge damals, aber diese Erfolge waren nur möglich, weil ökonomisch der Kapitalismus und das Ernährermodell schon in dieser fordistischen Krise hineingeraten ist. Allein, das müsst ihr euch ja nicht vorstellen, dass das so eine starke Bewegung war, die ein ökonomisches System umgewälzt hätte, sondern das war in einer Zeit, wo man sagen muss, und das ist mir wichtig, weil es auch in der Geschichte der Frauenbewegung so wenig drüber nachgedacht worden ist eine ganze Zeit lang, was uns heute klar werden muss, es war zu teuer, dieser Familienernährerlohn. Im Vergleich, wir kommen jetzt in Zeiten der Globalisierung, der Waren und der Arbeitskräfte und der, man konnte ja Teile der Produktion schon in andere Länder mit Billiglöhnen auslagern, da war dieser Familienernährerlohn zu teuer. Und wenn es eine Stelle gibt, das wird dem Karl Marx ja immer nachgesagt, dass er eben über Reproduktionsarbeit in der Tat wenig geschrieben hat, weil er natürlich England im frühindustrialisierten Bereich vor Augen hatten, wo mit Reproduktionsarbeit nicht viel war, sondern die Frauen und die Kinder waren Lohnarbeitende. Also er hat eben deutlich gemacht, in dem Maße, wo alle Familienmitglieder arbeiten, sinkt der Wert der Arbeitskraft. Das ist im Kapital 1 deutlich beschrieben und da ist der Ansatzpunkt auch für eine feministische Auseinandersetzung mit dieser Reproduktionsarbeit und die ökonomisch zu denken. Und ab dem Moment, ab den Mitte der 70er Jahre, haben wir die Situation, dass dieser neoliberale Gedanke reinkommt, jeder und jede soll doch bitte schön selber dafür sorgen, sich zu ernähren, klarzukommen mit dem Leben, zumindest jede erwachsene Person. Das ging nun aber nicht so schnell, dass sich das verändert hätte. Deswegen ist es in unseren Köpfen auch 40 Jahre später immer noch nicht so ganz klar, weil der Familienernährerlohn, der ist ja nicht über Nacht abgeschafft. Ihr müsst euch vorstellen, es gab noch die DDR. Man konnte nicht eben gerade mal Reallohnsenkungen über Nacht durchsetzen. Das ging viel, viel langsamer. Die Stereotypen, die ihr erwähnt habt, was eine Frau ist und was ein Mann ist, das sind ja Konstruktionen, Normen, richtig kulturell verankert, die kriegt man nicht über Nacht abgebaut. Und diese familienpolitischen Maßnahmen, Ehegattensplitting hat ja diesen Fordismus unterstützt zum Beispiel, den haben wir bis heute. Das geht nicht von heute auf morgen. Keiner dieser Parteien, der bürgerlichen Parteien, traut sich ran, dieses Ehegattensplitting abzuschaffen. Also es ging ganz langsam, aber jetzt sind wir eben in dieser Situation, dass wir so ein neoliberales Reproduktionsmodell haben. Eigentlich erst mit den Hartz-Gesetzen hat sich das voll durchgesetzt und mit der neuen Familienpolitik, vor allem von der Leyen war da sehr führend, die ich noch erwähnen werde. Also, Reallohnsenkung ist jetzt durchgesetzt. Gerade von 2000 bis 2010 haben wir sehr deutliche Reallohnsenkungen. Die Frauenerwerbstätigkeit steigt. Ich zeige da gleich noch Daten dazu. Wir haben die Intensivierung, gleichzeitig die Intensivierung, Verlängerung der Erwerbsarbeit. Wir haben gleichzeitig die Prekarisierungstendenzen. Wir haben gleichzeitig den Sozialabbau. Das diskutieren wir ja alles dauernd. Und dann wegen diesem Sozialabbau zunehmende Reproduktionsaufgaben. Also wenn im Krankenhaus die Patienten nicht mehr dort zu Ende gepflegt werden, sondern nach der OP entlassen werden, irgendjemand kümmert sich um die Patienten, muss sich drum kümmern. Also da, und wenn das lebenslange Bildung, lebenslanges Lernen ist ja so ein tolles Wort. Das heißt doch nur, jenseits der Erwerbsarbeit sind alle bitte aufgefordert, lebenslang zu lernen und nicht an einem Beruf stehen zu bleiben. Also Reproduktionsarbeit. Das ist Arbeit. Also bloß weil es ausgelagert ist von der Lohnarbeit, ist die Arbeit ja nicht weg. Oder Gesundheit. Wir sind, ich sage immer, guckt euch nur Kieser an. Ich glaube, es gibt es in Berlin auch. Also diese Muckibuden. Möglichst schnell sich gesund halten, weil Zeit haben wir ja dazu nicht mehr. Aber natürlich sind wir verantwortlich, gesund zu bleiben, weil die Sozialversicherung, wenn wir nicht mehr können, die Qualität nicht mehr hat wie damals. Also das ist das Konzept der Eigenverantwortung und das ist die Bionade-Werbung vor einigen Jahren schon. Regiere dich selbst, Foucault lässt grüßen. So, und ein Stück weit hat es funktioniert, erstmal. Also das sind die Erwerbsquoten der Frauen, die einfach gestiegen sind. Also man kann erstmal sagen, aha, ist doch alles okay, das ist das Konzept und so wird es umgesetzt. Und die andere Zahl sieht halt so aus, die sind eben nicht so gestiegen, wie behauptet wird. Da fängt schon das erste Problem an, weil die Situation ist, wer macht denn die Reproduktionsarbeit? Letztendlich, die Frauen gehen auf Teilzeit, die Teilzeitquote steigt. Damit steigt auch die Erwerbsquote, aber es sind keine Vollzeitarbeitsplätze. Um irgendwie zu vereinbaren, das ist ja der schöne Begriff, Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit. Hier sieht man es noch schöner, das ist zu viel, alles anzuschauen, wenn ihr euch mal den rechten Rand anguckt. Da haben wir auch eine deutliche, es ist einfach immer zu banal und zu undifferenziert heutzutage, immer zu sagen, Frauen und Männer zu unterscheiden. Frauen ohne Sorgeverpflichtungen haben eine ziemlich ähnliche Erwerbstätigkeit inzwischen wie die Männer. Sondern die eine deutlich andere haben, sind die Mütter. Die kommen selbst nach einer Kleinkindzeit eben nicht mehr voll in den Erwerbsarbeitsbereich hinein. Wir arbeiten in Teilzeit weit überproportional, auch im Vergleich zu den Frauen ohne Kinder. Und das ist ja nichts Dramatisches. Also es ist ja nicht toll, sich verkaufen und ausbeuten lassen zu müssen. Kann man ja sagen, ist ja herrlich, super. Verbunden, das wisst ihr natürlich alle, ist damit, dass es eben keinerlei Absicherung für diese Frauen gibt und Altersarmut vorprogrammiert ist. So, in dieser Situation kommt jetzt diese neoliberale Familienpolitik, die ich einfach nur als Wirtschaftspolitik verstehe. Und wenn man so versteht, dann begreift man sie auch. Weil das gilt ja immer so modern, Familienpolitik und von der Leyen und super und emanzipativ und weiß der Teufel was. Es geht knallhart und das steht auch in den Unterlagen drin, das machen die gar kein Hehl draus. Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit rein aus wirtschaftlichen Gründen, denn ja, es ist zu teuer. Wer soll es denn ernähren, wenn sie nicht voll erwerbstätig sind? Die Männer sollen es nicht mehr tun, weil ein Familienernährerlohn ist zu teuer, aber es ist natürlich auch viel zu teuer, wenn es der Staat jetzt macht. Also es ist ja auch, sind ja auch Kosten, die vom Mehrwert und vom Profit runtergehen. Also Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit und weil die Ökonomen der Meinung sind, die hegemonialen Ökonomen der Meinung sind, die Wirtschaft blüht nur, wenn es Geburtenrate steigt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, kapitalistisch gedacht, aber das ist halt ein Credo, muss auch gleichzeitig die Geburtenrate erhöht werden. Das sind die zwei Vorgaben. Es geht überhaupt nicht darum, Reproduktionsarbeitende zu unterstützen. Das sieht man dann an den Maßnahmen und vor allem die Maßnahmen, das seht ihr da auch, das ist eben nicht Mitte der 70er angefangen. Also die Idee war da, aber man hat sich nicht getraut umzusetzen oder man hatte vielleicht auch noch nicht die Idee und die Stereotype waren zu hart noch. Aber jetzt geht's Knall auf Fall. Diese Unterhaltsreform ist sozusagen 2009 so durch die Republik eben mal durchgegangen. Damit ist alles weg, was Ehefrauen geschützt hat, die Teilzeit gearbeitet haben. In dem Moment, wo dieser Göttergatte oder weiß auch immer wer vom Hof reitet, ist die Frau absolut aufgeschmissen. Sie soll nämlich sofort wieder berufstätig sein. In dem Moment, wo das jüngste Kind über drei Jahre ist, soll sie Teilzeit arbeiten. Und wenn das jüngste Kind über 6 Jahre ist, Vollzeit. Und das sind Dinge, das sind Brüche, die überhaupt nicht angekommen sind. Und natürlich Leute, die im alten fordistischen Modell noch geheiratet haben, jetzt enorm treffen und das auch zur Altersarmut führt. Dann haben wir dieses sagenhaftes Elterngeld, wo es ja deutlicher nicht sein kann, wie da unterstützt wird von staatlicher Seite her die Leistungsträgerinnen dieser Republik. Also je besser ich bezahlt bin, je qualifizierter ich bin, da geht man davon auf, desto mehr ich zur Wirtschaft beitrage, umso mehr bekomme ich für die Erziehung meines Kindes. Bis 1.800 Euro. Und die Hartz-IV-Empfängerin, das haben sie, hat am Anfang noch 300 Euro gekriegt, das kriegen auch Studentinnen und Studenten. Aber das wurde dann ein Jahr später schon angerechnet auf Hartz IV, das war dann sofort wieder weg. Wir haben die einzige Ausgabe, also wo tatsächlich neue Ausgaben passieren, ist die Kita, da zeige ich gleich noch Zahlen, wie das aussieht. Wir haben keine bezahlten Freistellungen für Pflegetätigkeiten, für Kinder gibt es immerhin 10 Tage pro Jahr bei Krankheit, bezahlt von der Krankenkasse, nicht vom Unternehmen, der geht ja daran pleite. Aber das gibt es für Pflegetätigkeiten überhaupt nicht. Neue Gesetze gemacht worden, da kann ich zwar raus, aber alles auf meine Kosten. Weil die braucht man auch nicht mehr. Wer braucht denn diese Pflege? Zu pflegenden Personen sind ja keine Arbeitskräfte mehr. Und das Ganze, das wird man auch gleich noch sehen, funktioniert nur, das gehört natürlich nicht offiziell zur Familienpolitik, ich finde, das gehört dazu, es funktioniert nur mit den nicht sozial abgesicherten Haushaltsarbeiterinnen. Die könnte man ja jederzeit belangen, das macht man auf dem Bau ja auch ab und an. Es wird eben nicht gemacht, weil darüber das ganze System überhaupt noch in Ansätzen aufrechterhalten wird. Hier ein paar Zahlen zu diesen dreijährigen Kindern, die ja da permanent in der Presse sind. Ihr wisst ja wahrscheinlich, 35% soll erreicht werden an Plätzen, damit diese Eltern auch und die Mütter und die Väter wieder arbeiten und erwerbsarbeiten können. Das sind jetzt die Zahlen von 2011, die sind jetzt schon ein bisschen besser, sie erreichen ja die 35% nicht mal richtig. Aber was ich hier viel erschreckender finde, die Ganztagesbetreuung ist 12,9%, darüber redet kein Mensch. Wir haben aber Berufe, selbst wenn es Teilzeitberufe sind, die voll flexibel sind. Kriegen Sie mal, in Hamburg haben wir das, das schreibe ich für jede Mitarbeiterin immer, irgendwelche Gutachten, dass sie doch Vollzeit beschäftigt ist, obwohl sie nur Teilzeit bezahlt wird. Ja, weil das gar nicht funktioniert, die kann ja nicht um eins dann ihr Kind abholen in einer flexibilisierten Welt. Wie stellt man sich das vor? Das funktioniert schon nicht. Und das, was ich auch total spannend finde, ist, dass die Zahlen kannte ich nicht, die sind leider von 2009, die besser verdienen, die haben deutlich proportional mehr Kita-Plätze. Also es ist eine Umverteilung auch in dem Bereich tatsächlich, funktioniert da. Die sind zu 35% jetzt schon beteiligt und die anderen halt mit 18%. Und was noch eine schöne Zahl im Kita-Bereich ist, es wird auch immer gesagt, Kita müssen die migrantischen Kinder wegen Sprachförderung rein. Das geht auch durch die Presse, jeden Tag, ganze Talkshows gehen da drüber. Guckt euch mal an, 27% aller Kinder ohne Migrationshintergrund sind in Kitas untergebracht und 12,2% mit. Weil eigentlich ist man ja gar nicht so interessiert an den Migrationskindern. Der Hintergrund ist einfach, dann wird halt behauptet, die Frauen sind ja nicht erwerbstätig, deswegen braucht man die Kitas für die Kinder auch nicht. Die Frage ist ja, warum sind migrantische Frauen nicht erwerbstätig? Weil sie teils überhaupt keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. So, da kann man weitermachen. Die Qualität der Kitas, das wird vielleicht hier jetzt ein bisschen zu weit, aber da gibt es Studien aller Art, eine Fachkraft auf wie viele Kinder. Da hat man immer früher in der DDR geschrien, die werden ja nur untergebracht und die Kinder, die verkommen ja völlig. Jetzt haben wir die Situation, dass natürlich dieses, bei Kita unter 3 Jahren geht man davon aus, eine Fachkraft kann eigentlich maximal 3 Kinder haben, Kleinkinder, ne? Wird nirgends eingehalten, ist ja viel zu teuer, kann man sich nicht erlauben. Und die Frauenerwerbsarbeit ist halt in dem Bereich auch schlecht bezahlt ohne Ende, keine Qualifikation, sodass wir da Situationen haben, die sind völlig über. Da haben wir den Stress bei den Erzieherinnen doppelt im Beruf und zu Hause dann auch wieder. Das mache ich ein bisschen schneller, aber dass man auch sieht, dass das durchaus so Phänomene, da kann ich jetzt einzelne Phänomene schildern, das ist ja immer, die kann man so oder so rumschildern, man sieht es in den Ausgaben knallhart, selbst im europäischen Bereich, und wir haben ja jetzt nicht in Dänemark die Sozialistische Republik, aber wir haben da 1,3% des Bruttoinlandsprodukts wird für Kinderbetreuung ausgegeben. Im Schnitt der OECD-Länder ist 0,55% und Deutschland ist 0,4%. Das sind auch kleine Bausteine der tollen wirtschaftlichen Situation gegenüber anderen europäischen Ländern der Bundesrepublik. Denn auch vor der Bundesrepublik, das wird auch niemand schätzen, wenn ich gefragt hätte, liegt zum Beispiel Spanien und Italien. Hätte ich auch nicht gedacht. So, noch einen kurzen Gedanken, dann höre ich mit diesen Zahlen auf. Aber die Pflegenden will ich schon auch noch erwähnen, sind 2,34 Millionen, die pflegebedürftig sind derzeit oder 2009. Und der große Teil wird von Angehörigen allein gepflegt. Und dann kommt noch der Ambulante dabei, da sind auch Angehörige mit drin. Und das Ganze rechnet sich natürlich auch, weil das seht ihr drunter, je nach Pflegestufe erhalten die zu Pflegenden dann auch bestimmte Gelder. Und natürlich ist es, wenn ich zu Hause einpflege, wird viel, viel weniger gezahlt von der Pflegeversicherung wie im ambulanten Bereich. Da wird schon mehr gezahlt. Und stationär natürlich muss mehr gezahlt werden, weil sich das überhaupt nicht rechnet. Ansonsten, ich kann nicht mit 235 Euro im Monat anfangen, irgendjemand im Heim zu pflegen. Also da ist der Versuch, das ist absolut deutlich, und das wird auch in jedem, wird auch offen so gesagt, das ist eben die Aufgabe nicht der jungen Frauen und Männer, die braucht man ja woanders, sondern der jungen Alten, das habt ihr sicher auch schon mal gehört, die alten Alten werden von den jungen Alten gepflegt, die nämlich eh aus dem Erwerbsarbeitsmarkt draußen sind. Wenn schon welche früh verrentet werden, will man ja auch nicht, aber bitteschön, dann ab 60 die 80-Jährigen pflegen. So, und was jetzt Menschen machen, das ist ja die Frage in so einer Situation der Unsicherheit, der Existenzangst, der Situation mit Zeitstress einfach irgendwie umzugehen, das finde ich spannend, das sind also analytische Modelle, die konnte ich empirisch leider noch nicht überprüfen. Wie unterschiedlich, jetzt hatten wir ja die Vorstellung, hatte ich am Anfang auch, es muss doch irgendwo dieses neoliberale Reproduktionsmodell geben, so ähnlich wie früher das fordistische. Ne? Also nicht ähnlich inhaltlich, aber es gibt eben, früher gab es ein fordistisches, jetzt gibt es ein neoliberales. So ist es nicht. Wir haben auch, und deswegen ist auch falsch, immer von den Frauen zu reden, die von irgendwas leiden. Es ist viel differenzierter. Wir haben eben meiner Ansicht nach vier Reproduktionsmodelle. Und es ist einmal das, was am nächsten an dem typisch Neoliberalen ist, sind zwei, sind halt voll erwerbstätig, deswegen sage ich ökonomisiert. Und für die wird umverteilt. Die werden unterstützt über diese Kitas, habe ich gezeigt, über das Elterngeld, wo sie wahnsinnig viel kriegen. Denen wird, und über diese Haushaltshilfen, die eben, ja, denen, das wird ja sanktioniert, dass das sogenannte Schwarzarbeit da stattfindet. Das ist ja Schattenwirtschaft, die überall anders angegangen wird. Das ist in dem Moment nicht. Das ist eigentlich das, wo man vielleicht hin will, zumindest mit manchen. Das Paarzentrierte ist noch so ein bisschen das alte fordistische, halb Teilzeit der Frau meistens. Und eben, im Übrigen ist inzwischen ziemlich wurscht, ob das Mann, Frau ist. Es kann auch gleichgeschlechtlich sein oder Regenbogenfamilie. Das ist der Ökonomie ziemlich egal. Da wird das Ehegattensplitting wirkt dann noch unterstützend. Deswegen traut sich niemand da so richtig hin. Und dann haben wir halt enorm viel prekäre Situationen. Wenn Menschen prekär erwerbstätig sind, ist die Unterstützung der Familienpolitik schon fast gegen Null. Da gibt es noch mal ein Kita, wenn ich das hinkriege, dann muss ich aber erst mal einen Vollzeitarbeitsplatz haben. Prekäre Leute, die schaffen heute so viel, morgen kriegen sie nur noch so viele Stunden. Da ist ja sowohl die Arbeitszeit, die Arbeitsorte, Arbeitsstunden, alles flexibel. Also da habe ich sozusagen enorme Doppelbelastung, dann meistens tatsächlich von den Frauen. Denn in der Situation sind dann eben die Frauen, die irgendwie eingreifen und das subsistenzorientierte, gut, das ist das Leben in Bedarfsgemeinschaften, die sind von familienpolitischen Maßnahmen vollständig ausgeschlossen. Und da sieht man vor allem ganz krass, sind 49%, glaube ich, fast sind es inzwischen, also knapp die Hälfte aller Alleinerziehenden drin. Weil die alleinerziehende Figur, das ist eigentlich die neoliberale Figur. Ich mache selber für mich, organisiere das selber, mache meine Erwerbstätigkeit, kriege natürlich, um die Kinderrate hinzukriegen, mindestens ein Kind oder ein Kind pro Person, haut hinten wie vorne nicht hin. Das sind diese Hartz-IV-Empfängerinnen dann und jeder, der die Situation kennt und jede, es sind natürlich viele Frauen, weiß, wie schwierig da rauszukommen ist, weil entweder ich habe eine Erwerbsarbeit und keinen Kindergartenplatz oder ich habe einen Kindergarten, einen Kindergartenplatz kriege ich ja nicht, wenn ich keine Erwerbsarbeit habe. So, und dann haben wir das, was ich so Erschöpfung des Sozialen mal genannt habe. Wir haben halt wirklich soziales Leid, können das auch nennen. 19,5% aller Kinder leben in armutsgefährdeten Haushalten. Das sind Zahlen für ein hochentwickeltes Land. Wir sind ja nicht in Indien, wir sind auch nicht in irgendwo anders, sondern 20%. Wir haben Jugendliche, die keine Perspektive haben. Wir haben diesen Pflegenotstand, wo ja auch hier in Berlin zum Beispiel Charité schon deutlich nicht nur für mehr Lohn streikt, sondern sagt, uns fehlen die Pflegekräfte. Wir haben diese Kinderbetreuung, die nicht funktioniert oder nur in Ansätzen. Und wir haben diese systematische Überlastung, die sich zumindest auch schon in neuen gesundheitlichen Krankheiten oder Krankheiten zeigt. So, und jetzt ist mir aber wichtig, also das, glaube ich, ist unwidersprochen auch, dass es eine soziale Krise der Reproduktion aus Beschäftigten-Sicht, aus Beschäftigten-Sicht, Quatsch, aus Menschensicht gibt, also von den Menschen aus, das muss man nicht beschäftigt sein. Also aus der Situation, aus dem Gedanken des Einzelnen, der einzelnen Person heraus. Und was ich jetzt versuche deutlich zu machen, ist, dass das nicht nur aus Subjektsicht so ist. Das würde natürlich uns auch alle schon zum Handeln motivieren. Ich finde es aber wichtig, ein bisschen analytischer noch zu denken, gerade wenn wir immer hier in dieser Reihe über Krisenanalysen nachdenken. Und dann behaupte ich, es gibt schon Ansätze, auch in der BRD, in Griechenland, Spanien, Italien wird man es noch deutlicher sehen, von einer Krise sozialer Reproduktion innerhalb dieser ganzen, ja, wie nennt ihr die Krise? Ich nenne sie letztendlich dann auch über Akkumulationskrise, komme ich aber gleich nochmal dazu. Also ich bin eben der Meinung, dass dieses auch fürs Kapital, fragt mich, also da bin ich natürlich auch ein Stück Analytikerin, es regt mich einfach auf, wenn Krisenanalysen immer die Hälfte vergessen. Und ich glaube, auch um politisch nachher handeln zu müssen, muss man wissen, wo die Krise genau steckt. Und darf nicht nur moralisch sagen, guck doch mal, wie die Personen leiden, die Sorgeverpflichtung haben. Deswegen glaube ich, ist mir das wichtig. Also, aus Kapitalsicht ist zumindest deutlich zu sehen, das neoliberale Reproduktionsmodell, jeder kümmert sich für sich, erwerbstätig, voll um die Uhr und die Geburten steigen, klappt so nicht. Und es gibt, und das kann man eben nachweisen oder kann man sehen, keine so gescheiten Konzepte, was denn jetzt tun? Denn es muss ja kostengünstig sein. Denn sonst hätten wir doch das ganze Theater nicht mit der Reproduktionsarbeit. Wenn das so locker wäre, dann machen wir da halt Lohnarbeit raus. Da kommen wir auch Profite von realisieren. Funktioniert ja nicht. Also dann wird die Arbeitskraft einfach viel, viel zu teuer. Ich muss den Lohn ja dann entsprechend hochsetzen, wenn ich sage, kauft euch doch alles bitteschön mal ein. Also es gibt keine Konzepte. Die staatliche Infrastruktur ist unzureichend, man baut sie nicht auf, weil das kostet. Die privatwirtschaftlichen Dienstleistungen, die gibt es schon für die Superreichen. Aber die gibt es für die große Bevölkerung nicht. Ich müsste die Löhne erhöhen, das will aber niemand. Damit habe ich nur eingeschränkt flexibel einsetzbare Erwerbstätige, die immer, wenn das Kind halt krank ist, dann rennt Mutter und Vater davon. Also das ist Gott sei Dank noch so. Wir haben ungenügende Qualifikation, weil in diesem Familienbereich, es war unsichtbar. Da wurde doch nie hingeguckt, was da passiert ist. Da wurde diszipliniert, da wurde die Ideologie umgesetzt. Da wurden aber auch einfach Skills weitergeführt. Und das ist ja heute noch so. Wer macht denn einen Abschluss in der Schule, wenn nicht im familiären Unterstützung da ist? Das wird langsam sichtbar. Wir haben die wahnsinnigen Ausfalltage. Da gibt es eine Studie nach der anderen zu. Die dritte Krankheit von den Ausfalltagen her ist es jetzt inzwischen nach den Rückenbeschwerden und den Atembeschwerden, also diesen ganzen Grippen und Erkältungen und unseren Bandscheibenproblemen halt im Rückenbereich, kommen jetzt die psychosomatischen. Und das kann ich jetzt nicht belegen. Also da gibt es erste Demotivationstendenzen der Beschäftigten und die Geburtenrate, das wisst ihr auch alles, die steigt nicht. Sodass ich behaupte, dieser Widerspruch zwischen Profitmaximierung und Reproduktion der Arbeitskraft, den es im Kapitalismus immer gibt, immer in dem Moment, wo ich investiere in die Reproduktion der Arbeitskraft, ist der Profit natürlich entsprechend geringer. Das ist nichts Neues, aber der spitzt sich zu. Und da, an dem Punkt, bin ich der Meinung, kann man es in die Krisenanalyse einbeziehen. Und ich habe gerade im Vorfeld gehört, dass Georg Fülbert, der das letzte Mal da ist, war auch von einer Überakkumulationskrise spricht. Das bin ich der Meinung, das ist die Grundlage der ganzen Krux, der ganzen Krise, die teils Finanz- und Euro- und sonst wie Krise heißt, dass sich nämlich nicht mehr genug Verwertungsmöglichkeiten ergeben für das erwirtschaftete Kapital, die Riesengewinne, die Riesenprofite. Und die gehen eben nicht nur in den Finanzmarkt, natürlich gehen sie auch in den Finanzmarkt, sondern es gibt die Strategie wie eh und je, auch das kann man übrigens beides bei Marx nachlesen, die Konsequenz ist natürlich auch die Lohnreduktion. Und warum Bundesrepublik Deutschland so dasteht, gerade in unserem Land, und das muss uns politisch klar sein, weil wir da auch politisch mehr machen müssten mit gegenüber unseren griechischen und spanischen und italienischen Kollegen und Kolleginnen, muss uns klar sein, das Kapital in der Bundesrepublik hat sehr gut verstanden, diese Überakkumulationskrise dadurch zu lösen, ein Stück weit, indem es den Lohn reduziert. Und Lohnreduktion heißt halt, für diese Reproduktionsarbeit fehlen die finanziellen Möglichkeiten und natürlich dann auch die zeitlichen in der Folge. Weil ich mit Teilzeit allein mich nicht ernähren kann und weil auch immer weniger Berufsgruppen gibt, wo der Mann oder die Frau dann eben den anderen Erwachsenen eben miternährt. Das geht ganz, das ist vielleicht noch der Chefarzt oder ja, der Unternehmer, der Hochschulprofin ist es schon nicht mehr. Das hat sich schon geändert. Und dadurch, dass dann die Reproduktion der Arbeitskraft Probleme gibt, also nicht, dass die nicht gut lebt, ne? Also, aber das ist nicht mehr der Familienernährerlohn. Und dadurch, dass es dadurch Probleme gibt, gibt es natürlich eine krisenverschärfende Wirkung, wenn ich die Reproduktion nicht mehr richtig hinkriege. Also da sehe ich die Verzahnung und indem jetzt aus der Finanzkrise auch noch diese Austeritätspolitik kommt, die kommt ja, um diese Entwertung im Finanzbereich irgendwie entgegenzuwirken und es zumindest nur vorsichtig und nach zu entwerten, damit nicht der ganze Mist zusammenbricht, haben wir dann den Bezug zur Finanzkrise, weil mit einer Austeritätspolitik kriegen wir die staatlichen Dinge nicht mehr aufgewertet. Und warum ich ja, genau, das steht hier noch, das hätte ich sonst vielleicht vergessen, warum ich immer sage, Leute, lasst uns in dieser Krisenanalyse nicht diese Krise sozialer Reproduktion vergessen, ist, weil wir mit dieser Krisenanalyse endlich mal wieder die Menschen in den Blick kriegen. Wen interessiert denn, ob nun meine Rentenversicherung sich nicht mehr so verwertet, meine private, oder ob meine Aktien da irgendwie steigen oder fallen? Das interessiert letztendlich wenig Menschen. Aber an dieser Frage sind wir alle beteiligt. Das müssen wir natürlich sinnvoller umsetzen, wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt für mich. Gut, so, bin ja noch gut in der Zeit. Also, was heißt das jetzt? Ja, und im Übrigen, wo jetzt Georg Fülbert hier so im Raum ist, weil er vor einer Woche da war bei der SAU, ich habe den Begriff an einem Text von Georg Fülbert entwickelt. Der hat nämlich mal gesagt, man braucht eine Red, eine Grey und eine Pink oder was, Revolution. Und er meinte damit, die Arbeiterbewegung muss zusammenkommen mit der Seniorenbewegung und der Kinderbewegung. Und ich war empört und dachte, naja, klar, jetzt haben wir wieder die Reproduktionsarbeit vergessen und so. Und habe dann irgendwann geschrieben, ja, dann braucht man halt auch noch Violet. Und dann dachte ich, ja, so blöd, vier Farben und Pink und Violet kriegt man alles durcheinander. Und dann habe ich halt gedacht, naja, gut, dann nennt man das jetzt Care Revolution. Und ich komme am Schluss noch zu, ihr seht das Flugblatt, das hat Anja mitgebracht. Es setzt sich langsam durch und wir Wissenschaftlerinnen sind ja immer ein bisschen... Ich finde es ja immer ein bisschen blöd, wenn Begriffe geklaut werden und nicht mehr zitiert wird. Und in dem Zusammenhang finde ich es halt einfach nur toll. Also, dass es so ein Begriff wird, mit dem man vielleicht mal was anfangen kann. So ist er entstanden. Ihr könnt es auch alles anders nennen. Mir geht es jetzt hier nicht um Begriffe. Aber trotzdem finde ich ihn schön. So, und was macht man jetzt? Also, was macht man jetzt, um diesen Care-Bereich sichtbar zu kriegen? Und das ist ja nicht nur... irgendeiner, vielleicht habe ich das jetzt zu wenig deutlich gemacht, der ist gesellschaftlich notwendig. Das ist der Lebensgrundlage von jedem einzelnen Menschen. Wir wären ja alle nicht hier auf der Welt, wenn nicht jemand um uns gesorgt sich hätte. Und wir wären auch kein Mensch, wenn wir nicht um andere Menschen uns sorgen würden. Also, und was macht man da? Als Erste ist, ja, überhaupt ihn anzusprechen, überhaupt ihn zu benennen. Und da fällt einem eben Rosa Luxemburg ein. Die hat es jetzt nicht bezogen auf den Care-Bereich, aber stimmt ja immer. Die revolutionäre Tat ist stets auszusprechen, das, was ist. Das überhaupt mal mit einbeziehen, und zwar bei jeder Gelegenheit. Ich meine jetzt nicht nur immer bei so Care- oder sozialen Reproduktionsveranstaltungen, sondern bei jeder Krisenanalyse, bei jeder politischen Bewegung. Man kann es wahrscheinlich bei wirklich jeder einbeziehen. Und die zwei grundlegenden Sachen sind dann ganz, ganz einfach. Was wir brauchen, ist die individuelle Existenzabsicherung muss funktionieren. Wieder, da muss man sich für einsetzen, und zwar finanziell, das ist ja die Gewerkschaft durchaus ist klar und ist auch der Linken klar, aber auch zeitlich. Es nutzt nichts, wenn wir 50, 60 Stunden weiter erwerbstätig sind, damit irgendwie einen Lohn erhalten, mit dem wir leben können. Die zeitlichen Ressourcen fehlen dann. Und andersrum ist es halt andersrum. Also da habe ich halt keinen Lohn, der mich ernährt, sondern es ist halt irgendein Zubrot in der Teilzeitstelle. Dann habe ich wenigstens ein paar zeitliche Ressourcen. Beides muss funktionieren. Das ist die individuelle Schiene. Und wir werden ja Care Work nicht nur individuell organisiert kriegen in der Zukunft, weil wir nun auch gemeinschaftlich denkende und handelnde Menschen sind. Und weil es halt ganz viel gibt, was es gemeinschaftlich besser zu organisieren gilt. Wir wollen ja jetzt nicht anfangen, in Familien zu pflegen und die Schulausbildung zu machen. Also braucht man diese personennahen Dienstleistungen. Und wenn man das durchixt, und wenn ihr das mal versucht durchzuixen, es kommen dann ganz langweilige alte Forderungen raus. Aber das Gesamtgebäude ist vielleicht spannend. Und man kann sich bei, wenn man da ganz grundlegend dran bleibt, auch ich habe es jetzt gerade in der Kommunalpolitik auch durchgeixt, kommt man zu immer wieder Klarheit, was diese Gesellschaft eigentlich braucht und was sie nicht braucht. Und dann kommt man halt zu dieser Klarheit, es braucht einmal die finanzielle Absicherung, wir brauchen sowas wie Angstfreiheit und das geht halt, das ist ja eigentlich klar, diese prekären Beschäftigungsverhältnisse müssen wieder weg, diese Minijobs und Leiharbeit und Arbeitsgelegenheiten, 1-Euro-Jobs etc., die gibt es ja nicht ewig. Das geht auch im Kapitalismus im Übrigen. Das war die Rot-Grün-Idee. Eine CDU hätte es wahrscheinlich gar nicht so schnell und so lautlos durchgesetzt gekriegt wie die damals. Es braucht einen Mindestlohn, aber wir werden auch, da streite ich mich dann in der Linken permanent, die Linke jetzt sehr breit gedacht, es gibt immer auch, wenn es einen Mindestlohn gibt und auch wenn wir wieder ordentliche Beschäftigungsverhältnisse haben, Menschen, die nicht wollen, die nicht können, die aus anderen Gründen diese Erwerbsarbeit ablehnen und dazu braucht es dieses Grundeinkommen. Sonst kommen wir nicht zu einer Angstfreiheit und das bedingungslose Existenzsichern, das kennt ihr. Bei der Zeit führt kein Weg dran vorbei, die Erwerbsarbeitszeitverkürzung wieder aufs Tapet zu bringen. Da könnte man anfangen bei Menschen mit hohen Sorgeverpflichtungen, das wäre eine Gedanken. Wir kommen da ganz schnell zu einer geschlechtergerechteren Verteilung, weil die Frauen in dieser Teilzeit sitzen und mehr wollen und die Männer teils die enorm hohen Arbeitszeiten haben und weniger wollen. Und dann wird immer gesagt, ja, bei dem Fachkräftemangel geht es nicht. Ja, wer hat denn gesagt, dass wir nicht eine Qualitätsoffensive mal machen müssten, schon seit Jahrzehnten? Also wenn die Fachkräfte fehlen, siehe bei den Erzieherinnen und Erziehern, muss man sie ausbilden, das ist gar nicht so kompliziert. Bei Erzieherinnen im heutigen Status ist es sogar nach 3 Jahren. Und selbst wenn man einen Bachelor daraus macht, geht es auch ziemlich zügig. So, und im staatlichen Bereich, da will ich mich jetzt nicht festlegen, das muss nicht staatlich sein. Ihr könnt das Ganze auch genossenschaftlich denken oder gemeinschaftsorientiert oder wie auch immer. Nur wir brauchen im Bereich der Erziehung, der Pflegekräfte, auch des Wohnens deutlichen Ausbau, selbst im europäischen Maßstab, in der Bundesrepublik ausgedachten deutlichen Ausbau. Und natürlich müssten die Arbeitskräfte, die dann im entlohnten Bereich Care-Work machen, ganz anders bezahlt werden. Wenn eine Gesellschaft anerkannt wäre in dieser Gesellschaft als gesellschaftlich notwendig, hätten wir auch da, könnten wir da auch andere Löhne durchsetzen. Warum die so gering sind, haben wir ja aus der Geschichte vorher schon gehört. Es kommt noch aus der Abwertung der Frauenarbeit im ganz grundsätzlichen Maße, dass das Ganze auch noch eine Infrastruktur hat. Braucht, ist ja klar. So, was wir dann gewinnen, und das da merkt er, dass ich halt diese Arbeitssoziologin bin, ich will jenseits dieser Lohnarbeit andere Arbeit gewinnen. Zeit für diese Haus- und Sorge der Reproduktionsarbeit und auch Zeit für mich, also Sorge um sich selbst, nicht nur für die anderen. Dann kommen wir zu dem, was man Ehrenamt nennt oder Zivilgesellschaft nennt, man kommt wieder Zeit zum politischen Engagement. Und, das gehört auch zur Arbeitswissenschaft, auch die Nichtarbeit muss wieder einen Platz haben. Und das ist das schöne alte Wort Muse, das ist Selbstzwecktätigkeit. Die können ganz ähnlich aussehen wie die Arbeit, aber ich mache sie nicht umzu. Ich mache einfach, weil ich Spaß dran habe. Kann sogar der Gesellschaft was bringen. Die Verbindung zu ökologischen Ressourcenverbrauch halte ich zur ökologischen Reproduktionskrise, die es ja nun auch gibt, die ist ja klarer, halte ich für absolut unproblematisch, weil man sich auf Wesentliches konzentriert und diese Güterproduktion in dem Maße dafür nicht notwendig ist. Können wir gleich diskutieren. Und ich sehe, dass es genug Ansatzpunkte dafür bereits gibt. Es gibt enorm viele Debatten, wie wollen wir eigentlich leben? Im vorpolitischen Raum vielleicht, aber durchaus auch an Hochschulen oder in Betrieben. Es gibt die Debatte um die Geschlechtergerechtigkeit in den Familien. Das ist für mich immer, da meine ich jetzt nicht die heterosexuelle Familie oder heteronormative Familie, sondern in Familien, wo halt mehrere Generationen miteinander leben, das ist die Definition des Statistischen Bundesamtes. Und daraus entwickeln sich ja so Kleinstprojekte. Gardening, generationsübergreifende Wohnprojekte, Tauschringe, könnte man ewig fortführen, gibt es eine ganze Menge zu. Und das muss man natürlich weiter politisieren. Das muss also sozusagen ein Stück weit mehr in den politischen Raum hinein. Ansatzpunkte, die Hartz-IV-Bewegung, die ziemlich alleine dastand. Über jetzt, was haben wir jetzt, 10 Jahre gefeiert, ne? Ziemlich alleine da stand, die aber da hineingehört in so eine Care-Bewegung, also wo man zueinander arbeiten könnte. Mieterinneninitiativen, da gibt es ja nun viel mehr. Ach, Mietshäuser-Syndikat ist hier noch, steht noch. Ja, das ist der Freiburger Lokalpatriotismus, ist jetzt nicht so entscheidend. Aber dieses Recht auf Stadtbewegung und so und sich eben die Räume, die ich zum Leben brauche, zu nehmen. Die ganzen kommunalen Auseinandersetzungen, die jetzt langsam anfangen, um Kinderbetreuung, um die Krankenhäuser, die kommunalen, um die Ganztagsschulen. Und was ich da eben total wichtig finde, ist, ich hatte es auch, als ich in Berlin war, neulich mit so einem Verdi-Betriebsrat von der Charité diskutiert. Nicht nur, also die streiken, die setzen ihre Lohnforderungen durch, das ist ja super. Da gibt es Soli-Komitees, das ist auch super. Aber das ist eine andere Qualität, ob ich ein Soli-Komitee mache für die Streikenden oder ob ich als Bürger und Bürgerin sage, wir wollen ein anderes Krankenhaus. Also wir müssen meiner Ansicht nach, wenn wir das ernst nehmen, und da finde ich Berlin den passenden Ort, bei der nächsten Charité-Streik, und er wird kommen wie das Arm in der Kirche, sind nicht 15.000 Pflegekräfte nur auf der Straße, das war damals so, sondern 15.000 Bürger und Bürgerinnen, die sagen, wir wollen eine ordentliche Versorgung. Weil wir können morgen krank sein und wir wollen nicht von total gehetzten Pflegekräften irgendwie liegen gelassen werden und nach 2 Tagen nach Hause geschickt werden. Und wenn ich dann Single und allein lebe, dann bin ich da und kann gucken, wer nach mir guckt. Also da sehe ich direkte Konsequenzen und das wären ganz andere Proteste. Und ja, und schön finde ich halt, das hat Anja gerade mitgebracht, das können wir auch diskutieren, das liegt auf den Tischen aus, kann Anja sicher nachher was zu sagen. Eben in, auch in Bereichen, wo wir erstmal denken, das passt nicht. Also wenn man Blockupy gegen diese Finanzkrise argumentieren und überhaupt gegen die Krise argumentieren, dann zu sagen, da gibt es ein, früher haben wir gesagt Finger und jetzt ein Mob und da bringen wir das mit ein. Und die Idee halt für Berlin jetzt ist, nicht für Berlin, das soll eine bundesweite Aktion sein, dass wir all die Gruppen sammeln wollen, die gemeinsam, die zu erste Schritte gehen. Ob die im Krankenhaus aktiv sind, ob die sich um Kita einsetzen, ob die in der Mieterinitiative aktiv sind, ob die Recht auf Staat fordern, ob die sich wehren, also mit den, ja, mit den ungeschützten Migranten, die hier gar kein Aufenthaltsrecht haben, aber trotzdem unseren Dreck wegmachen in den Haushalten, ob sie da aktiv sind, das zusammenführen, um daraus nicht eine neue soziale Bewegung zu machen, aber verstärkt diesen Aspekt in andere soziale Bewegungen einzubringen. Das ist sozusagen die Vorstellung. Und was man dann halt hat, man würde wieder gewinnen, wenn menschliche und zeitliche Ressourcen gewinnen, man würde öffentliche Ressourcen gewinnen, die alle jenseits einer Profitorientierung sein müssen. Das funktioniert ja Gott sei Dank in dem Bereich auch gar nicht. Oder wir wollen, und da, wo es funktioniert, da interessiert es uns nicht. Und das würde meiner Ansicht nach die Frage auch neu stellen. Und ich finde, die kann man da auch diskutieren. Ist das innerhalb dieses Systems überhaupt machbar? Und was meine Erfahrungen sind, ich kann Menschen mitgewinnen, die behaupten, das ist in diesem System machbar. Weil dann fangen sie an, sich zu bewegen. Und ich bin eher skeptisch und denke, das zu Ende gedacht würde wahrscheinlich eine ganz andere Gesellschaft erfordern. Das muss man aber nicht im Vorfeld klären. Da kann man gemeinsam streiten und sich gemeinsam neu überlegen, halt Visionen, wie denn eine andere Gesellschaft aussehen soll. Und das ist mir auch ziemlich wurscht, wie sie heißt. Sie muss menschenfreundlich sein, sie muss an anderen orientiert sein. Ich würde diesen sozialistischen Begriff noch nicht aufgeben, aber wenn da andere das anders nennen, volksdemokratisch oder was weiß ich, libertär im ganz in Potenz, dann mag das auch sein. Und das ist eigentlich das Entscheidende und das ist ja ist so meine Vision und mein Herzblut, warum ich das reinbringe. Und ich finde diesen Begriff eigentlich ganz schön, Herr mit dem schönen Leben. Vielleicht muss man dazu sagen, für alle weltweit, dass es nicht so arg, eurozentristisch klingt und so nach dem Motto, wir wollen es halt schöne Leben und die anderen schaffen für uns. Aber das ist ja auch eine Perspektive, die man in anderen Ländern auch aufbauen kann. Das ist dann auch das Ende. Und ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe halt, dass ich mit euch auch in die Diskussion darüber komme. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den sehr inspirierenden Beitrag. Hallo, hallo. Oh, ja. Okay, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, würde ich nur noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, wie das zu unserer Veranstaltung passt, die ja eigentlich heißt Veranstaltungsreihe zu Krise und Überwachung und was das mit Überwachung zu tun hat. Das dauert auch nicht lang. Unser Ansatz ist ja zu sagen, wenn wir Überwachung betrachten, die wir täglich erleben, ist das Überwachung im Kapitalismus. Wir haben also mit der Überwachung Maßnahmen, die dazu dienen sollen, kapitalistische Produktionsweise aufrechtzuerhalten, durchzusetzen, historisch gesehen überhaupt erstmal einzuführen, beziehungsweise im Kontext dieses krisenhaft sich wandelnden Kapitalismus auch neue Produktionsformen durchzusetzen. Dieser Link zwischen Überwachung und Kapitalismus ist natürlich relativ offensichtlich bei solchen Bereichen wie Arbeitsüberwachung, wo es darum geht, die Produktivität der Arbeitenden zu kontrollieren. Es ist historisch auch relativ deutlich, inwiefern Stadt und Kapitalismus zusammenhängt, dass eine wirkliche Urbanisierung erst mit dem Kapitalismus einsetzt und dass dann natürlich auch die Stadt als ein überwachtes Objekt auftaucht, es solche Institutionen wie Polizei gibt, etc. Die Sache wird natürlich ein bisschen kniffliger, wenn es um Reproduktionsarbeit geht und um den privaten Bereich, weil der ja sehr weit weg ist. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen Eindruck bekommen, inwiefern verschiedenste, also die verschiedenen Formen, Ausformungen des Kapitalismus eben auf eine bestimmte Rolle der Reproduktionsarbeit auch angewiesen sind. Also das Ein-Ernährer-Modell im Fordismus ist natürlich darauf angewiesen, dass es auch so funktioniert, dass es dort eine Hausfrau im Hintergrund gibt, die diese Reproduktionsarbeit macht. Und dann kommen wir natürlich zu Formen von Überwachung und Kontrolle, die halt eher einem erweiterten Überwachungsbegriff entsprechen, also Formen der Disziplinierung bzw. Ideologische Vorstellungen, was wir vorhin hatten mit den Geschlechterklischees etc. Der Punkt ist, der Kapitalismus entwickelt sich krisenhaft weiter, das heißt also, das, was wir mit Fordismus nennen, ist sozusagen die Antwort auf die Krise von 1929, die Periodisierung ist halt unterschiedlich, in den USA geht es früher los, in Deutschland erst so wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, also das heißt, wir haben da den Punkt, dass eine neue Wirtschaftsform, dieses Nachfrageorientierte, überhaupt erstmal neu durchgesetzt werden muss. Was wir jetzt erleben, ist sozusagen das Ergebnis der 70er-Jahre-Krise und dass dort auch wieder Instrumente eingesetzt werden, um halt diese neue Form neoliberalen Wirtschaftens umzusetzen. Der Punkt Selbstregierung, Selbstoptimierung etc. ist tatsächlich eine Sache, die aus dem Arbeitsbereich kommt, also aus einer neuen Form, den Arbeitsprozess zu organisieren. Dieser sogenannte Toyotismus, der sich vom Namen her bezieht auf eine Organisation der Autofabrik von Toyota, wo halt nicht mehr Fließbandarbeit, sondern projektbezogene Kleingruppenarbeit in Eigenverantwortung etc. Von da ist dieses Konzept sozusagen in die Gesellschaft diffundiert und infiziert sozusagen alle anderen Bereiche und passt halt auch so super gut zusammen mit der anderen Schiene zu sagen, soziale Sicherungssysteme sollen abgebaut werden. Das heißt, wir haben hier ein starkes ideologisches Moment, was dort einspringt, wo früher direktere Überwachungsmaßnahmen stattgefunden haben, weswegen das erstmal nicht so offensichtlich ist, was es mit Überwachung zu tun hat. Noch einen anderen Punkt in Bezug auf Care Work in einem sehr weiten Sinne, also noch eine andere Linie sozusagen durch die verschiedenen Phasen des Kapitalismus, zeigt sich, wenn man anfängt bei den vorhin schon erwähnten Armen- und Arbeitshäusern, die sozusagen in den neu entstandenen Städten die Aufgabe hatten, diejenigen, die nicht am Produktionsprozess beteiligt sind, irgendwie ruhig zu stellen, irgendwie für öffentliche Ordnung zu sorgen, was damals auch noch sehr stark Aufgabe der Polizei war, die halt für öffentliche Ordnung im weitesten Sinne verantwortlich war. Während des Fordismus kann man sehen, dass es eine Modernisierung der Polizei gibt, die dann tatsächlich nur noch auf Kriminalitätsbekämpfung im engeren Sinne sich bezieht und für diese Bereiche der öffentlichen Ordnung vermehrt SozialarbeiterInnen eingesetzt werden. Also wenn es so um Jugendarbeit geht, Jugendzentren etc., wo es ja etliche staatliche gab, unter anderem deshalb, weil sich das der Kapitalismus zu dieser Zeit leisten konnte. Eine interessante Entwicklung ist, dass jetzt in neoliberalen Zeiten eine Umdefinierung sozialer Probleme stattfindet in Bezug auf, also in Richtung von Sicherheitsproblemen. Also Jugendliche auf der Straße sind kein Problem für die Sozialarbeiter, sondern sind ein Sicherheitsproblem, weil könnten ja kriminell werden. Das heißt, dort ist wieder ein Bereich, wo die Polizei auf den Plan gerufen wird, beziehungsweise dann auch halb private oder private Sicherheitsdienste. Die zynische Schlussfolgerung daraus wäre, dass die Personengruppen, die auf Pflege angewiesen sind, sich irgendwie als Sicherheitsproblem darstellen müssten, dann wären auch Ressourcen dafür da. Gut, damit sind wir jetzt wieder bei der Care Revolution angelangt und können da in die Diskussion einsteigen.